bei Capri die rote Sonne mehr versieht. Vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieht. Ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Sie legen im weiten Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fisch erkennt. Und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt. Kommt her, wie es sieht. Bella, bella, bella Maria, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Maria, vergiss mich nie. Sieh in die Tasche. Ruhelos und klein, was kann das sein, was hier dort spät nachts umher? Weißt du, was da fehlt, was in uns schwebt? Ungezählte Fischer, deren Lied von fern man hört, wenn bei Capri die rote Sonne mehr versieht. Vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb. Ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. Bella, bella, bella Maria, bleib mir treu, ich komm zurück. Morgen früh, bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie, bella Marie.